ein vollkommenes Bild von einem vollkommenen Fremden. Nacken oder auf dem Bild müsste es in den Physiken aufgenommen sein. Sprechen Sie Deutsch.